Wie der südkoreanische Sender CBS berichtete, hielt die Gewerkschaft der Klinik der Seoul-Universität Südkoreas am 6. Oktober zum Protest gegen die Klinikbehörden, da sie die Berichtigung des Totenscheins für den Bauern Baek Nam-gi ablehnen, eine Pressekonferenz ab.